So kam es denn, dass ein ganz geringfügiger Umstand ihn, noch ehe er die Treppe hinabgestiegen war, geradezu vor den Kopf stieß. Als er an der Küchentür vorbeiging, die wie immer weit offen stand, warf er zunächst nur einen vorsichtigen Blick hinein, um sich zu vergewissern, ob nicht während der Abwesenheit von Nastassja die Wirtin selbst in der Küche sei und wenn nicht, ob die Tür zu ihrem Zimmer auch richtig geschlossen sei, damit sie von dort aus nicht herausschauen könne, wenn er das Beil holte. Aber wie groß war seine Betroffenheit, als er diesmal plötzlich Nastassja nicht nur in der Küche, sondern dazu noch mit einer Arbeit beschäftigt sah. Sie nahm aus einem Korbe Wäsche und hing sie auf eine Schnur auf. Als sie ihn erblickte, hielt sie inne, wandte sich ihm zu und schaute ihn die ganze Zeit an, während er vorbeiging. Er wandte die Augen ab und ging weiter, als ob er sie nicht gesehen hätte. Die Sache war also zu Ende. Er hatte kein Beil. Er war furchtbar verblüfft. »Und wie kam ich drauf?«, fragte er sich, indem er die Treppe weiter hinabstieg. »Wie kam ich darauf, dass sie in diesem Augenblick bestimmt nicht zu Hause sein werde? Warum? Warum habe ich das einfach vorausgesetzt?« Er war verstört, kam sich geradezu erniedrigt vor. Er wollte über sich selber lachen vor Ärger. Eine dumpfe, tierische Wut bemächtigte sich seiner. Er blieb in Gedanken versunken im Torweg stehen. Auf die Straße zu gehen, nur so zum Schein spazieren zu gehen, war ihm widerlich. Nach oben in sein Stübchen zurückzukehren, war aber noch widerlicher. »Welch eine Gelegenheit habe ich für immer verloren«, murmelte er, indem er unschlüssig immer noch im Torweg stehen blieb, gerade gegenüber der dunklen Kammer des Hausmeisters, deren Tür auch offen war. Plötzlich zuckte er zusammen. In der Kammer des Hausknechts, zwei Schritte von ihm entfernt, glänzte unter der Bank rechts etwas Blankes. Er sah sich um. Niemand war in der Nähe. Auf den Fußspitzen ging er zur Kammer hin, stieg zwei Stufen hinab und rief mit leiser Stimme nach dem Hausknecht. Es stimmt. Er ist nicht da. Wahrscheinlich ist er irgendwo in der Nähe auf dem Hof, da die Tür weit offen steht. Er stürzte sich in aller Hast auf das Beil. Es war ein Beil und zog es unter der Bank, wo es zwischen zwei Holzscheiten lag, hervor, steckte es gleich in die Schlinge unterm Arm, schob beide Hände in die Taschen und verließ die Kammer. Niemand hatte ihn gesehen.